Nun, sehen Sie, und obwohl Sie im Voraus wissen, dass er nichts geben wird, machen Sie sich doch auf den Weg. Und wozu denn das noch? Warf Raskolnikow ein. Ja, weil es doch sonst niemanden mehr gibt. Weil man nirgendwo anders hingehen kann. Es müsste doch so sein, dass jeder Mensch irgendwo hingehen könnte. Denn es kommen Zeiten, wo man sich unbedingt an irgendjemand wenden muss. Als meine einzige Tochter zum ersten Mal mit dem gelben Schein ging, da ging ich auch. Meine Tochter lebt nämlich auf den gelben Schein, fügte er wie in Klammern hinzu und blickte mit einiger Unruhe den jungen Mann an. »Hat nichts zu sagen, mein Herr, hat nichts zu sagen«, beeilte er sich, sofort und scheinbar ruhig zu erklären, als die beiden Jungen hinter dem Schanktisch prusteten und kicherten und auch der Wirt dazu lächelte. »Hat nichts zu sagen. Durch dieses Tuscheln lasse ich mich nicht stören. Denn allen ist alles längst bekannt und alles Verborgene wird offenbar. Und nicht mit Verachtung, sondern mit Demut ertrage ich es. Mögen Sie, ecce homo. Erlauben Sie, junger Mann, könnten Sie vielleicht, aber nein, man muss sich stärker und deutlicher ausdrücken. Nicht könnten Sie, sondern würden Sie es wagen, indem Sie mich dabei ansehen, zu behaupten, dass ich kein Schwein bin? Der junge Mann antwortete mit keinem Wort. Nun ja, fuhr der Redner gesetzter und diesmal sogar besonders würdevoll fort, nachdem er abgewartet hatte, bis das Gekicher im Zimmer aufhörte. Nun gut, mag ich ein Schwein sein, Sie aber ist eine Dame. Ich bin eines Tieres Ebenbild. Katharina Iwanowna aber, meine Gattin, ist ein gebildeter Mensch und die Tochter eines Stabsoffiziers. Mag ich ein Schuft sein. Sie aber ist hochherzig und gefühlvoll und dazu noch veredelt durch eine gute Erziehung. Indessen aber, oh, wenn sie mit mir Mitleid hätte. Mein Herr, verehrter Herr, es müsste doch so sein, dass jeder Mensch wenigstens eine Stelle hätte, wo man auch mit ihm Mitleid hat. Katharina Iwanowna ist wohl eine großmütige Dame, aber sie ist ungerecht. Und obwohl ich verstehe, dass sie mich aus keinem anderen Grunde als aus Mitleid des Herzens an den Haaren zerrt, denn, ich wiederhole es, ohne mich zu schämen, sie zerrt mich an den Haaren, junger Mann, bestätigte er mit verstärkter Würde, als er wieder Gekicher vernahm.